Also, hallo. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Outcast, der inoffizielle Podcast von Outnow.ch. Mit dem Marco. Und Chris, wie schon letztes Mal, dürfen wir euch recht herzlich begrüßen. Geht schnell eine Themenübersicht. Um was geht es das Mal? Es geht um Sherlock Holmes, grob gesagt. Taugt dir jetzt wirklich etwas? Dann wie immer ein paar Sachen, die wir gegrüßt haben. Und ein paar News aus der Filmwelt. Wieder vieles mit 3D, nicht Neues. Ja, ja, jetzt fangen wir doch mal an. Was willst du anfangen, was du geschaut hast? Oder ja, das mal? Ja, wir können gerne. Genau. Lass mir das Foto jetzt sehr schön. Also, was hat es bei mir gehagelt? Es hat bei mir zum einen Christopher Nolan sein Zweitlingswerk, sein Meisterwerk, muss man sagen. Memento habe ich wieder mal geschaut. Den hast du ja auch gesehen. Ja, natürlich. Natürlich. Ich würde sagen, ein Klassiker vom modernen Film noir, kann man da sagen, oder? Ja, und also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, bin ich ehrlich gesagt auch nicht ganz gerade draus gekommen und so. Aber jetzt, wenn man ihn eigentlich, natürlich hast du ihn jetzt auch schon. Ich kann ihn sicher, ja. Ich weiß nicht, das nächste Mal gesehen, ja. Ist eigentlich alles verständlich. Und es ist alles sehr verständlich. Einfach. Aber das Gute bei dem Film ist, man ist wirklich frustriert, wenn man das erste Mal rausgekommen ist. Man hat irgendwie das Gefühl, man hat einen genialen Film gesehen und da will man gerade nochmal schauen. Der Film ist auch faszinierend, rein vom Aufbau her. Der Film wird ja Szene für Szene rückwärts erzählt. Weil ja die Hauptfigur an Kurzzeitgedächtnisschwund leidet kann man und sagen, ja. Der Zuschauer sozusagen dann den gleichen Zustand. Sein Schicksal eigentlich teilt damit, ja. You can just feel the details. The bits and pieces you never bothered to put into words. And you can feel these extreme moments, even if you don't want to. You put these together and you get the feel of a person. Ja. Memento, 6 Sterne von mir, ganz klar. Schon mal, das es gab ja so ein Special. Es gibt ein Special auf der DVD, mit ja. Mit der chronologischen Abo. Nein, muss man das wirklich schauen? Nein, der Film verliert sonst seine Faszination, ist eigentlich dann recht langweilig, wenn man den Film dann schon mal gesehen hat. Also, wenn schon, dann schon, dann nur verkehrt. Also richtig. Richtig verkehrt, genau. Wie so schön ZVV, wenn man sagt. Special Agent Utah, this is not some job flipping burgers at the local drive-in. Yes, the surfboard bothers me. Yes, your approach to this whole goddamn case bothers me. And yes, you bother me! And Pappas! Oh, for the love of Christ. Just how the hell did I ever even let you talk me into this whole boneheaded idea to begin with? Harp, we're working undercover. It takes time. We produced a few... No! Let me tell you what you've produced. Over the last 2 weeks, you two have produced exactly squat! Squat! During which time, the ex-presidents have robbed 2 more banks! Now, for Christ's sake... Does either one of you have anything even remotely interesting to tell me? Caught my first tube this morning. Dann, was hat's gegeben? Ja, mit einem Action-Klassiker, würde ich sagen, Point Break mit dem Keanu Reeves und Patrick Swayze. Surfen und alles Mögliche, was mit Adrenalinsport zu tun hat, wird ein bisschen durchgecatchet. Regie Catherine Bigelow. Hurt Locker jetzt gerade. Genau, und eine riesen Oscar-Favoritin schon. Genau, ja. Also da wird es ganz heiß in ein paar Wochen. Ja, Point Break, zwiespältig. Also, ja, Action kann sie super inszenieren, aber ja, die Story ist, ja, lässt es wünschen. Also, ja. Ich mag mich nicht mehr so. Magst du dich daran erinnern, weil das ist so ein Film, den schaut man und dann, ja. Ja, aber zum einmal schauen ist in Ordnung, aber ja. Nein, einmal lang nicht. Es tut. Das ist die Story einfach zu dünn und der Kanu spielt wie ein Surfbrett. Und surft. Nicht wie ein Kanu. Nein, nicht wie ein Kanu. Er spielt wie ein Surfbrett. 3,5 Sterne von mir für den Film. Dann habe ich wieder geschaut. Wicker Park, das ist ein Remake vom französischen Film L'Appartement mit dem Vincent Cassel und Monica Bellucci. Im Remake spielt die Hauptrolle der Josh Hartnett und Diane Kruger. Ja. Über den Film sollte man eigentlich fast nichts verraten. Es ist eigentlich ein Romantik-Thriller. Ja, so etwas gibt es. Ja, und umso weniger man über den Film weiss, umso besser ist eigentlich. Auch keinen Trailer bitte schauen, sondern einfach mal Wicker Park in Different Player reinwerfen und ja, sich einfach mal, ja, einfach mal sich in die Welt entführen lassen mit diesen Wirrungen und Beziehungschaos. Ich glaube nicht so gut, aber Aho. Wicker Park? Ja, natürlich war er weniger drastisch als das Original, aber jetzt geht wieder auf Rotten Tomatoes. Ja, seine allgemeine. Wicker Park. Du kannst ja inzwischen, du hast sicher mal etwas gesehen. Ja, ein bisschen habe ich etwas geschaut. Und zwar habe ich noch. Heute gesehen. Oben zum Beispiel. Heute Abend, genau, da wäre ich zum nächsten gekommen. Wir haben hinter uns gebracht Liebe Gamer. Das neueste Werk von den Crankmacher mit dem Gerard Butler und dem Michael C. Hall, der meist wahrscheinlich als Dexter bekannt ist. Ja. On September 4th. Don't miss the last great action movie of the summer. Let's rock. Gerard Butler. In theater, er ist eigentlich näher von der Qualität bei Crank 2 als bei Crank 1. Der Fehler macht es eigentlich, indem sie versuchen, eine völlig behämmerte Story zu erzählen. Crank hat funktioniert, Teil 1, wohlgemerkt, weil er einfach eine neue Idee gebracht hat und einfach virtuos umgesetzt worden ist. Teil 2 hat ihn über den Stein geschlagen und jetzt beim neuesten Werk. Nein. Einfach nein. Also eine wirklich neue Idee ist ja das nicht. Es geht. Also es geht um ein Videospiel, wo... Ich habe Crank, das war eine neue Idee. Ja. Yeah. Ich bin jetzt beim Gamer. Du bist jetzt beim Gamer. Genau. Ja, Wicker Park sehen wir gerade 23% auf dem Automator. Das war doch noch so gesehen. Okay. Der Gamer hat wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. aber verdient, muss man sagen. Ja. Es geht um ein Computerspiel, wo reiche Büblis können, oder einfach irgendwelche Leute können, Todeskandidaten steuern. Mhm. Killerspiele machen. Und das Killerspiele machen. Das ist eigentlich ein guter Grund aus eine gute Grundlage für einen lustigen Actionfilm à la Condemned oder The Torment. Genau. Ja, aber er vergibt es einfach, indem er sich ein bisschen zu ernst nimmt und einfach wieder, ja, wie bei Crank 2, wo er nur schon überladen mit Musical-Nummern und... Das checkt er, was hätte das soll am Schluss? Viel nackte Haut, ohne... Ja, nein, ohne Kontext Hand und Fuß. Nein, ist nichts. Nein, also Crank, also 1,5 Sterne mehr gibt es da nicht für das neueste Machwerk. Also für Gamer jetzt? Für den Gamer, ja. Yeah. Also nein, das ist nichts. Gut, wenn wir bei den schlimmen Filmen sind, ich habe Mamma Mia geschaut letzten Sonntag. Da bist du aber auch selber schuld. Und ja, aber ich habe also immer die Philosophie, ich kann ja nicht über etwas nörgeln, wenn ich es nicht selber mit mir gehen habe, um das zu bestätigen. Aber es ist also eine Bestätigung. Meryl Streep ist, hat Freude. Sieht man ihren Namen. Ist nicht schlecht. Griechenland, ich glaube Kulisse auf irgendeiner Insel, ist noch schön. Der Pierce Brosnan, der singt. Nein, nicht unbedingt. Und auch sonst so die Gruppe von irgendwie mit 40, 50er Frauen, die da rum schlecht choreografieren. Und Handlung gibt es gar keine. Ich weiss, ich darf das nicht kritisieren, weil das ja im Musical so war. Aber ja, ich bin sowieso kein Musical-Fan, aber das ist jetzt mein Abstand als eins der schlechtesten, die ich gesehen habe, weil Hairspray habe ich sehr gerne, Moulin Rouge auch natürlich. Moulin Rouge natürlich so. Sweeney Todd, wo wir das letzte Mal davon hatten, aber jetzt das Mamma Mia, das ist definitiv nicht das Zielpublikum von unserer Generation. Du bist definitiv nicht Zielpublikum, ich glaube, das ist eher etwas für die lieben Mütter. Genau, also meine Mami findet es super, wenn das... dann habe ich gesehen, einen Schweizer Film, «Tag am Meer». Habe ich jetzt nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Ein kleiner Film, spielt in Zürich. Über das, sozusagen, über die Quarterlife-Crisis, oder wie man dem sagt, um die 30. Ein junger Bursch, nicht recht sicher, ob er jetzt soll mit seiner Freundin zusammenziehen oder doch nochmal ein Abenteuer mit der mit einer hübschen Welschin, aus dem Welschland. Einfach dort unten, wo es nicht ganz erleben. Entscheiden. Und doch, das ist gut gemacht und sicher lieber so als Achtung, fertig, Charlie. Also ein kleines Indie-Schweizer Kino lebt also auch noch ein bisschen. To make these golden fluffy pancakes, add flour, milk and eggs. Mix thoroughly. Short Circuit, ich bin wieder mal in der Vergangenheit, in den 80er Jahren, vielleicht da durch das Fernsehprogramm, das man kennt, besser bekannt unter Nummer 5 lebt. Ah, oh, jee. Kann das so sein? Ja, so das heissen. Kann sehr gut sein. Ja. Der Wally. Genau, der Wally-Prototyp. ich weiss auch nicht, was das, ob das wirklich nur Nostalgie-Gründe sind, aber für mich auf die Filme aus dieser Zeit sind einfach irgendwie charmanter als vieles, was heute Ja, es ist natürlich aus den Möglichkeiten da zumal eigentlich fast so Optimus geholt, da wie der Robot da. Der ist Mimik, Mimik da am Tour. Traurig, traurig. Hast du das Trennchen verloren? Ja, schon. Ja, das gibt ja. Ich würde nicht verraten, also für alle die, die da zuhören, die kennen den Film wahrscheinlich sowieso. Er ist übrigens auch ein Remake geplant. Oh, Juri, hoi, 3D? Nein, weiß ich nicht. Da sind wir gerade beim Thema. 3D geht weiter. Nächstes Opfer Clash of the Titans. Genau, der Film ist abgedreht. Genau. Und soll heute, glaube ich, im April rauskommen. Es wird, glaube ich, noch ein bisschen verschoben, weil sie hat gedacht, wir müssen jetzt noch 3D machen. Sie haben ein paar Szenen ausgetestet und es hat gut ausgesehen. Und okay, da haben wir das zweite Mal die Freude, Sam Worthington wieder in 3D zu sehen nach Avatar. Aber das, ja gut, wäre jetzt auch nicht nötig gewesen. Dann haben wir nochmal Sequels aus den 80er Jahren, Gremlins 3. Oh nein, nein. In 3D. Wird es ein Sequel oder wird es ein Reboot? Weiss man das schon? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, was wollen wir da Ja, das wolltest du noch weitermachen. Also, Gremlins. Ich bin schon gespannt, wie sie Gremlins machen wollen, weil jetzt einfach im Original, nicht CGI. Nicht CGI, bin ich das, auch dafür. Also ich wollte das Klassische, ich wollte die Figürli, wollte ich wieder haben. Der kleine Gizmo, das ist doch herzig. Weißt du, so ein schön flauschig kleines Viechli. Aber meinst du, das hat eine Chance, oder werden sie da auf CGI? Ich hoffe nicht, dass sich auf den Charme von den Vorgängern. Das wäre ja wieder Kermit in CGI. Der wird auch nicht funktionieren. Nein, Gremlins müssen so sein, die verlieren sich nur von ihrem Charme und nein, gut. Ghostbusters 3, das geht ja schon ewig mit den Diskussionen, mit drei Büchern, mit Seth Rogen, mit ja, jetzt hat aber Bill der Regisseur, Murray, hat mit, jetzt dazu gesagt, ja, Harold Ramis, oder? Hat doch dazu gesagt. Ist nicht der Reitman? Nein. Oder doch? Doch, der Raymond ist auch da, oder? Okay, dann macht er. Also. Da haben wir hier Autor und Regisseur, gut, sind schon mal gebucht. Schauspieler sind, glaube ich, alle wieder dabei. 3D? Auch 3D? Ja, also kannst du das hinter das Ghostbusters 3 noch das D anhängen. Genau. Ist praktisch. Das ist natürlich immer gut. Ghostbusters und Gremlins sind jetzt Filme für mich, wo 3D auch ruhig kann, als Gimmick mal benutzt werden mit dem Gremlins, der auf einem zukommt und Geistchen, die ein bisschen aus... Also das ist im Stil von, würde ich sagen, den 80er Jahren. Aber da würde ich eher nicht... Ich würde nicht wirklich ein Remake machen, sondern einfach den Film einfach aufbearbeiten. Auspassen, nochmal in die Kinos bringen. Ja. So ein bisschen Nostalgie-Abende machen in 3D. Das würde jetzt eher, das wäre mir sympathischer. Nicht schlecht. Aber CGI-Gremlins, wie du gesagt hast, das... Nein, das tue ich mir nicht an. Nein. Tim Burton hat ja Alice in Wonderland am Start als nächstes. Braucht nicht mehr lang, ja. Ich glaube, es hat ihm gefallen. Ich habe gerade wieder das Interview gelesen. Es war das erste Mal, wo er so mit so Greenscreen viel geschafft hat. Sonst eher mit Sets geschafft. Und er bleibt vielleicht wahrscheinlich bei Disney. Das Gerücht geht um Sleeping Beauty. Ich habe zuerst Beauty and the Beast verwechselt, aber es ist also das Dornrösli. Es ist Dornrösli, ja. Eigentlich wäre Beauty and the Beast, hätte ich... für mich fast noch logischer gewesen, Burton. Okay, dann wolltest du den Johnny Depp in seinem so Wolf-Kostüm packen. Ja, natürlich. Und, ja, jetzt müssen wir uns fragen, welche Rolle der Depp jetzt hier in Sleeping Beauty spielt. In Sleeping Beauty, das wird nicht. Da könnte ich einen Coup schnappen und einfach Beauty besetzen, so Johnny Depp. Genau. Ich weiss, etwas würde jetzt niemand rechnen. Oder der Drache natürlich, irgendwie Motion Capture oder so. Oh, yeah. Nein, aber Merle ist sicher eine gute Ecke für den Burton. Wenn der Burton mit Merle schafft, also, kommt es immer gut. Also, gut, hat schon ein, zwei Filme gehabt, aber nein, Burton in Merle ist gut. Soll er machen, ist mir recht. Aber schauen wir zuerst mal alles im Wonderland und schauen, wie das rauskommt. Und dann tun wir da wieder urteilen. Paranormal Activity war ja der Überraschungserfolg. Hat die Saw-Reihe können übertrumpfen das erste Mal am Halloween-Wochenende. Richtig, ja. In den Staaten. Bei uns war ja leeres Kino, wenn ich zumindest war. Also von dem her. Ja. Ich weiss auch nicht, wie der Saw da wo läuft noch. Ich glaube, der läuft noch anständig. Die News ist übrigens schon nicht mehr so aktuell irgendwie. Ja, und zwar, zuerst müssen wir die Ursprungsnews mal nennen. Yeah. Es ist dann gross im WWW umgegeistert, dass der Regisseur von Saw 6, der Kevin Greutert, genau, as far as I know, soll die Regie bei Paranormal Activity 2 übernehmen. Und weil beide Filme den Release logischerweise im Halloween haben, ist jetzt Saw einfach ohne Regisseur da gestanden. Jetzt aber haben die Zahnmacher so eine Klausel im Vertrag von Kevin Greutert und haben dann einfach den zurückgepfiffen. Haben gesagt, nein, Moment, du machst jetzt nicht eine Paranormal Activity, du machst jetzt den Saw 7, wo übrigens auch wird in 3D rauskommen. Juhu, sind wir wieder beim Thema. Und jetzt steht Paranormal Activity. Und übrigens schießt dann an, Saw 7 zu machen. Richtig, ja. Weil er hat, glaube ich, nur zwei Tage nach dieser Meldung oder was, schon mir so von drehen. Also es ist alles gehetzt und das, was für eine super Qualität von Saw 7 auch birgt. Ja, einfach jetzt das Problem ist, sie bekriegen sich eigentlich momentan die beiden Studios. Das eine ist mit Saw ist Lionsgate und Paramount. Ja. Okay. Und ja, jetzt steht auch Paranormal ohne Regisseur da momentan. Und es wird jetzt einfach schwierig sein, den Release vom Halloween einzuhalten können. Weil, ja, das drehen wir so einen Film schnell ab. Es ist natürlich nicht leicht, oder? Und dann ist halt nur Saw wieder an Halloween und Paranormal Activity kommt dann nachher und hat natürlich so einfach dann ein leichteres Spiel, als wenn es gegen einen direkten Konkurrenten antreten. Andererseits Paranormal Activity 2. Was kannst du groß noch machen? Ich habe es nicht eins gesehen. Aber du kannst dir ja vorstellen, es geht einfach um ein Bärchen und ein Geister. Ein bisschen. Ja gut, also Horror-Sequels ist eine Sache für sich, das rekliziert sowieso immer alles. Ich meine, bei Halloween sind wir auch schon bis Teil 8 angekommen, bis man es rebootet hat. Und auch die Friday the 13th-Geschichte ist jetzt auch wieder neu aufgekommen. Der Freddy kommt das Jahr auch noch mal. Genau, Jackie Earl Haley. Aber da freue ich mich super drauf. Jackie Earl Haley. Doch. Ein bisschen länger geht es noch bis zum Hobbit. Ja, das ist ja so eine Sache. Da sind sie ja im Regisseur, ist ja klar. Guillermo del Toro. Genau. Mal schauen, wie er sich zurechtfindet in dieser Welt. Bilbo ist immer noch nicht besetzt. Ja. Da sind schon Namen umgegangen wie James McAvoy. Tobey Maguire. Genau. Dementiert worden. Gut, Tobey hat natürlich jetzt viel Zeit. Also ich meine, Spider-Man ist ja nicht mehr dabei. Ja, gut. Ich meine, was will er jetzt machen? Also, ja, aber der Tobey ist... Ja, nein, ich will mir auch nicht reinpassen. Aber wieso nicht der Ian Holm? Da willst du CGI-mässig willst du einfach verjüngen. Ist der Bilbo so jung? Mm. Ich habe immer gemeint, er sei gar nicht so jung. Okay. Aber sie wollen natürlich das Publikum ansprechen. Und okay, dann da mehr Kiddies. Mehr Kiddies ins Kino holen. Ja, der Film ist verschoben worden. Hat ja eigentlich seit Weihnachten 2011 rausgekommen. Richtig, ja, jetzt aber wegen dieser ganzen Schauspielsuchenden. Ian McKellen ist übrigens wieder der Bias-Gandalf. Yep. Der cool. Ist fest gern. Der Viggo Mortensen hat Interesse angemeldet, wir gerne wieder den Aragorn spielen. Passt da überhaupt die Story rein, sei jetzt mal dahingestellt. Es werden ja zwei Filme geben. Ja. Einen das Buch, Original und Fortsetzung dann. Zu auf die Überleitung, ja. Zum Herr der Ringe. Also, da warten wir noch ein bisschen, aber wir werden sicher wieder informieren, wenn es da Neuigkeiten gibt beim Hobbit. Harry Potter übrigens auch 3D. Die letzten zwei Kapitel. Ja, schön. Und dann ein paar Jahre können wir alle teilnehmen ins Kino. Genau. Auch wieder 3D aufbearbeitet. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, Cloudy with a Chance of Meatballs ist ja gestartet. Und Kitak zum Beispiel hat wegen Avatar keine 3D-Saal mehr. Das heisst, er wird nur in 2D gezeigt. Und so wie es aussieht, müssen die Kinos unheimlich schnell umrüsten. Ja, ganz klar. Das, ja, sie müssen, dürfen nicht stehen bleiben. Und vor allem jetzt, wo viel in 3D rauskommt. Ich würde sagen, das sind wir gerade eine sehr schöne Überleitung, hast du da gebracht. Genau, zu Cloudy with a Chance of Meatballs. Genau, und damit zu den Filmen, die diese Woche angelaufen sind. Oder letzte Woche, so einfach in letzter Zeit. In letzter Zeit. Okay, Cloudy with a Chance of Meatballs, der neueste Trickfilm von Sony Animations. Habe ich nicht gesehen, geht darum bin ich ruhig. Du darfst sehr gerne lachen über was ich jetzt erzähle oder faule Kommentare geben. Es ist erlaubt, das ist erlaubt. Es geht um einen jungen Erfinder, der Lebensmittelknappheit damit beendet, dass er eine Maschine findet, die aus Wasser Essen macht. Dann schiesst er leider die Maschine in den Himmel rauf und dann jedes Mal, wenn es regnet, ja, kommen viele Leckereien wie Hot Dogs und Hamburger und Glacee. Regnet es auf dem Himmel. Herziger Film, wirklich. Gehst du wieder auf Rotten Tomatoes, oder? Nein. Du einfach ein allgemeines Bild machen? Ich mache mir einfach ein Bild, wer so mitmacht und auch stimmenmässig. Stimmenmässig, Hauptrolle ist Bill Hader. Das ist der Typ, wo... Napoleon so Dynamite, persönlich, oder? Nein, du meinst den John Heder. Der John Heder, Bill Hader, ist der von Superbad, hat er mitgespielt, Hot Rod. Das ist ein Film, den du weniger gesehen hast, also so die Abatov-Film. Nein, siehst du, Schnutter und Jinder. Nein, der Museum. Hat Tropic Thunder. Tropic Thunder, genau, hat er den Assistent von Tom Cruise gespielt, wo er immer schön in den Arsch gekrochen ist. Knocked Up hat anscheinend auch mitgespielt, ja. Dann Dana Ferris hat die weibliche Hauptrolle, das ist unser liebes Scary Movie, Beauty. Geht's einfach auch weiter, Scary Movie. Teil 5 ist doch ein Machi, oder? Ah ja. Ja, also ich habe es gesehen. Nein. Nein, muss ich nicht nochmal haben. Wir haben ja schon Epic Movie und Fantastic Movie. Ja, wir sind versorgt. Wir sind versorgt, das lange. Nein, Cloudy with a Chance of Meatballs, sehr herzig, eher fürs jüngere Publikum. Es ist zwar kein zweiter Ab, aber es ist solide Unterhaltung für die Kleinen. Und die Erwachsenen haben auch ein bisschen zum Giggeln. Aber der ist sehr erstaunlich auf vielen besten Listen auch aufgetaucht, habe ich gehört letztes Jahr. Und vom Trailer her und so sieht es ja wirklich nach Seich aus. Sieht nach Monster vs. Alien Niveau aus. So, ja, gute Unterhaltung und so. Aber dann doch Kritik. Wirklich lustig. Es ist wirklich lustig. Es ist jetzt vor allem eher so auf Slapstick-Szene. Ich meine, die Leute laufen in die Pfosten rein und machen Sachen, die in den besten Leslie Nielsen-Filmen Naked Gun und so gehabt hast. Und jetzt einfach in Trickfilmform. Es ist lustig. Es ist mal etwas anderes. Es sind nicht immer die heiligen Charaktere, sondern die kommen jetzt einfach mal auf die Fresse über und so. Du zeigst es da auf den Mr. T. Jawohl, der Mr. T. Den Mr. T. Er lebt noch. Er lebt noch, genau. Er macht nicht nur Werbung für Snickers, sondern er hat auch eine Sprechrolle da im Cloudy with a Chance of Meatballs. Er spielt einen Cop, wo ja eigentlich unsere kleinen Kinder öfters mal zusammenschießt. Passende Rolle, kann man da sagen. Stanley gibt es von mir 4,5. Und das Review hast du geschrieben? Das Review habe ich geschrieben. Long time ago. Okay. Ich meine, der ist jetzt in Amerika vor einem halben Jahr angelaufen und als ich mir geschaut habe, in London, war es vor 4 Monaten. Ja. Ja, also ich meine, Blu-ray ist schon draußen. Also. Und jetzt kommt der Fängs bei uns. Jetzt ist bei der Gitag wieder mal entweder deutsch und gross oder in einem 4-Reihen-Kino im Original ohne Untertitel, weil sie sich die nicht leisten wollen. Natürlich, wie immer, die Originalfassung zu empfehlen, weil einfach die Worte jetzt besser kommen. Verlieren wir die Hamburger, würde ich sagen. Ich habe Serious Man gesehen. Ja. Und du nicht? Ich noch nicht, nein. Ja, aber du wolltest schon schauen, was... Blu-ray ist auch bald aus. Ja, ist vorbestellt. Serious Man, was weißt du darüber? Was weiß ich darüber? Es geht um einen Jude, der sein Leben, sein schön geordnetes Leben, ein bisschen aus der Fuge geraten. Und dass es natürlich von den Coens ist. Das ist so das Grobe. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der Film geht um einen Jude. ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Internet. Es ist das Buch Hiob, wo da okay. umgesetzt wird. Okay, das heisst da alle möglichen Plagen. Genau, so. Überhaupt nicht bibelfest bin oder so. Habe ich natürlich doch ein bisschen schauen. Also es ist einfach ein Mensch, der eine nach einer anderen Botschaft, Hiobs-Botschaft oder eine Katastrophe nach der anderen auf ihn losrebelt. Und als erstes ist das seine Frau, die ihn verloren wird wegen einer Affäre mit dem Cy Abelman, auch ein jüdischer Mitbürger, der dann eine Ritualscheidung verlangt, eine jüdische. Eine Ritualscheidung? Okay. Das einfach ein Scheidungsritual. Okay, gut. Cool. Ja. Okay. Man hat noch nie, heißt Michael Stuhlbarg, ist die Hauptrolle. Es hat keine Stars das mal in dem Film. Okay. Sondern alles tolle Schauspieler, alles kurlige Typen, wie das so klar ist. Die Typen haben sogar Catchphrases zum Teil, die sich immer wieder wiederholen, wo man immer wieder lachen kann. Ich habe wirklich laut lachen in dem Film, was ich sonst fast nie mache. Und ich bin allein im Kino gesessen. Also nicht ganz allein, aber ohne Begleitung. Und hat den Film wahnsinnig lustig gefunden, vor allem Figuren. Ist aber nicht ganz allgemein als lustig empfunden worden von den Leuten im Kino. Ich glaube auch, ist ein Film, wo man auch eher ein bisschen darüber muss nachdenken und es halt nicht darum geht, umzugehen oder Mary und Max vorzuwitzen. Sind wir wieder mit dem Thema? Du lässt mir den nicht in Ruhe. Nein, doch, ich habe dem 6 Sterne gegeben, das Maximum. It's not about Danny's bar mitzvah. My boy Danny, this coming Shabbos, very joyous event, that's all fine. It's more about myself. I've had quite a bit of tsuris lately. Marital problems, professional, you name it. This is not a frivolous request. This is I've tried to be a serious man, you know? Tried to do right, be a member of the community, raise the... Danny, Sarah, they both go to school, Hebrew school, a good breakfast. Well, Danny goes to Hebrew school. Sarah doesn't have time. She mostly washes her hair. Apparently, there are several steps involved, but you don't have to tell Marshak that. Just tell him I need help. Please, I need help. God is all. Wer der Schluss von No Country for Old Men als zu abrupt empfunden hat, für den, ja. Der wird eine Freude haben. Der wird noch weniger Freude haben an diesem Film. Der hört wirklich etwa eine halbe Stunde auf, bevor er aufhören müsste. Okay. Aber es ist wirklich sensationell von den Coens. Sie haben ihre Figuren nicht gern, sie quälen den ganzen Film, sie quälen das Publikum am Schluss. So edgy badge und... Herrlich, da gehe ich noch rein. Ich finde das eigentlich herrlich. Da gehe ich noch rein. Etwas noch erwähnen, was ich jetzt gerade nicht mehr weiss. Die Hauptfigur ist einfach unglaublich passiv und die ganze Zeit wird man hässig auf ihn. Hey, beweg doch mal die Arsch. Er nimmt auch alles entgegen. macht gute Miene zum bösen Spiel. Und, das ist jetzt schön gesagt. Ist ein super Film. Beide zusammen haben wir den grossen Blockbuster gesehen, der rausgekommen ist. Genau. Der Sherlock Holmes. Guy Ritchie, mir los doch mal in den Trailer. I have a request. Someone I want to see. Sherlock Holmes. You and I are bound together on a journey that will twist the very fabric of nature. Allow me to enlighten you. Tomorrow the world as you know it will end. Well. There isn't any time to waste then, is there? It does make a considerable difference to me, having someone with me on whom I can thoroughly rely. Always nice to see you, Watson. Lord Blackwood. The witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave. Gonna raise a force that will alter the course of the world. is just as brilliant as you are, and infinitely more devious. We'll see about that. Nice touch. I was simply studying your methods. Yeah, the Robbie Downey Jr. und Jude Law als Sherlock Holmes und Watson. Du bist nicht angetan dafür. Ich bin nicht angetan dafür. Ja, und jetzt wollte ich Argumente hören. Ich weiss jetzt nicht, ich wollte Argumente hören. Du bist also... Ich will nicht sagen begeistert, aber hat gut unterhalten. Was mich gestört hat, sind eigentlich drei Sachen. Erstens, die Story ist... ja. Mumpitz. Ja, total. Kabis. Ja. Zweitens, Rachel McAdams, Föhrig. Föhrig? Hat es nicht gebraucht. Nice. Die andere Frau auch nicht unbedingt. Nein, eigentlich auch nicht. Das ist einfach, ja, Eye Candy, aber wirklich etwas für die Story bringt sie nicht. Und Nummer 3, ich weiss, Sherlock Holmes ist ein intelligenter Mann und sowieso. Und, nein, aber nein, nein, ey, übertreibt. So, nein, der hätte am liebsten noch, du Streber laut anschreien. Nein, aber ich würde sagen, aufgrund einiger Spannungsmomente und dann Wortgefecht, wo sich die beiden Hauptfiguren liefern und ja, auch die Action hat gestimmt. Also ich bin gut unterhalten worden, ich gebe 4 Sterne für das Gut. Und du ziehst jetzt da einiges ab von diesen 4 Sternen. Der Film ist hässlich. Er ist hässlich. Er ist absolut hässlich. Er ist die ganze Zeit zu dunkel, die ganze Zeit, wir machen mal das Licht an. Es ist alles in Grautönen gehalten und absolut hässlich. Und beim Production Design kommt man einfach, ist man schon beim Trailer so reingekommen, ist man nach dem Film, muss ich immer noch sagen, League of Extraordinary Gentlemen meets irgendwie From Hell. Und also die Optik mega fahl. Dann, in der ersten sobald der Film losgegangen ist, kommt schon die erste Szene mit der super Zeitlupe. Sherlock sich zuerst überlegt, wie tun ich das setze, und dann sieht man das in extrem, also so Matrix, Matrix, wie heisst das? Revolutions, am Schluss, wo er Smith rein ins Maul haut, so eine Zeitlupe. Und dann muss ich einfach sagen, erstens mal, ja, das ist 90s, das muss ich jetzt nicht mehr bringen. Und oder John Woo darf es noch bringen. Aber ja, und zweitens, ja, Guy Ritchie versucht jetzt den klassischen Stoff umzubiegen und brechen, noch irgendwie hip und irgendwie zeitgemäß zu machen, was eigentlich nicht nötig wäre, so diese Spielerei. Dann auch die Explosion, die stattfindet, einfach die Klischee-Actionfilm, mega Zeitloop, der Ton geht zurück. Auch in einer anderen Szene hört man das Ohren pfeifen wieder, haben wir auch schon 100 Mal gesehen. Also die ganze Inszenierung... Was haben wir denn noch nicht gesehen? Die hat es einfach irgendwann abgelöscht, merke ich. Und dann hast du einfach nur noch gesucht, was regt mich jetzt noch auf. Das regt mich noch auf, und hast eine Liste geführt. Das stimmt gar nicht, ich habe keinen Fun gehabt. Du hast keinen Fun gehabt. Genau. Ich habe die erste Action-Sequenz, wo so ein kleines Gemenge mit dem grossen Typ noch kommt. Und so habe ich gedacht, ja... Es ist Action und so, aber es ist irgendwie der Spaßfaktor, wo zum Beispiel, sagen wir mal, ähnlich, weiß doch nicht, The Mask of Zorro als Vergleich für Spaßfaktor in Action-Sequenzen ist bei mir einfach nicht da gewesen. Es ist einfach so, ja, gut. Und der Showdown ist schwach auf dem Brückli, der Effekt auch extrem schwach. Bluescreen und so weiter, gut, hat nur 80 Millionen gekostet. Aber... Nein, das Einzige, was wirklich toll war, ist, dass Jude Law hat mein erstes Mal nicht elender Schleimer gedünkt, sondern sympathisch. Und die ganze Eifersucht mit der Frau, also von dem her hat die Frau gebraucht, habe ich gefunden. Sini, aber nicht Rachel McAdams. Genau, richtig. Ja gut, jetzt für den Plot, theoretisch, ja, mit Beschwörungs und so weiter. Aber ja, das Ganze, die Freundschaft, die Bruderschaft und Eifersucht und so untereinander, das hat mir gefallen. Aber sonst... Ich bin während 2 Stunden gut unterhalten worden. Nein, Und ich habe mich jetzt wieder so ein bisschen Sachen aufgeregt. Du lässt dich halt leicht unterhalten. Ja. Aber weißt, jetzt du bist aber noch nicht so abgehärtet, oder? Nehmen wir jetzt mal den Gamer, oder? Von heute. Ja. Ich meine, der regt mich nicht auf, wenn er scheiße ist. Aha. Da weiss ich im Voraus, wenn ich da rein tue, oder? Ja. Nein, aber Sherlock Holmes, da habe ich jetzt doch ein bisschen auch einen spannenden Krimi eigentlich erwartet. Auch nachvollziehbare. Hast du den Trailer gesehen? Ja, eben, LXG, ja. Aber der Wort ist doch nicht... Nein, erwarte ich nicht, aber von Sherlock Holmes jetzt als Umsetzung von dieser Figur, seinen klassischen Hut hat er nicht gut, das ist jetzt wieder ein kleines Pünktchen und so, sagt er am Anfang ja einen neuen Hut. Moment, das mit dem Hut, das steht nirgends, das ist etwas Falsches, das hat irgendein Zeichner gemeint, der muss jetzt so einen Hut haben, das ist in einem Buch ist das vorkommt, sonst nicht. Das ist ein Argument, das viele gebracht haben. Und es stimmt einfach nicht. Er hat dort einfach nicht den scheiß grünen Hut auf. Das ist nicht Sherlock Holmes. Aber Sonnenbrille hat er also sicher auch nicht gehabt. Darüber lässt sich jetzt streiten. Ja. Das ist jetzt einfach halt der Modelwelt einfach noch geschuldet, damit der Röbi jetzt noch ein bisschen Sonnenbrille verkaufen muss. Robert Downey Jr. Golden Globe verdient, nicht verdient. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Also das ist wirklich ein Witz. Ich habe es jetzt auch nicht überragend gefunden, aber wer sind seine Konkurrenten gewesen? Das würde mich jetzt noch schnell wundern. Weil, ja, ich meine, er spielt solid, aber ja, ich würde sagen, er lässt sich halt immer so ein bisschen auf die Typen spezialisieren. Auch wie schon Iron Man, der Tony Stark, ist jetzt ganz ähnlich wie der Sherlock Holmes gewesen. Ja, und der Golden Globe, für die... Performance, I don't know. Wo sehe ich das? Da. Ja, irgendwie noch mehr. Genau. Also, Best Performance by Actor. Da musst du aber Comedy or Musical. Here we are. Also, wir haben gerade Matt Damon in The Informant. Der Daniel Day-Lewis, gut, der wird immer nominiert, wenn er im Film mitspielt. Das ist die männliche Version von der Meryl Streep. So ja, so. Kann man sagen. Der Jason Gordon-Lewis, ich habe 500 Days of Summer. Joseph. Der Joseph. Ja. Michael Stuhlbarg, Serious Man, ganz klar. Du hast den genommen. Jo, aber sicher. The Informant ist auch... eine andere Leistung sehen als der Sherlock Holmes. Aber ich hätte im letzten Jahr Downey Jr. den Golden Globe gönnt. Ich weiß nicht, hat er einen gewonnen eigentlich? Für seine Rolle Tropic Thunder. Das weiß ich nicht. Dort war er zum Schiessen gewesen. Aber eben, nein, der Film ist einfach, einfach halt so Fließband Kaffis, wo... Ja. Ja. Du verstehst. Ich bin frustriert, weil ich auch Spass haben mit dem Film und ich auch gerne Spass haben. Weil du, ich bin auch nicht ganz unbedingt zufrieden gewesen. Du kommst ja noch knapp auf 4 Sterne. Die letzte, mir kommt auf 2,5. 2,5 nur? Nein. Aufgerundet auf 3 halt. Für mich sind die letzten 10 Minuten eigentlich das Interessanteste gewesen, die Einleitung zum zweiten Teil sozusagen. Das ist immer das Fiese. Das ist eine Hoffnung. So ich habe Hoffnungen, weil jetzt der Erzfeind... vielleicht noch auf die 80 hinweisen, wenn das nicht zu fest spoilern, aber... Jo. Ja, gut. Noch etwas. 80 Millionen ist Stichwort gewesen, das Budget vom Sherlock Holmes. Ist auch das Budget vom neuen Spider-Man-Film. Da bin ich sehr erstaunt gewesen. Ja. Sony hat viel Geld gemacht, auch mit Spider-Man 3, wenn ich gut ankomme. Was soll jetzt das? Ja, weil wahrscheinlich nicht mehr so viel braucht. Das heisst, das wird Teenie-Jahr ein bisschen beleuchtet. Ist es was das immer das bedeutet? Twilight-Reaktion. Ich hoffe es nicht. Regisseur übrigens ist gefunden. Immer noch der Mark. Der Mark Webb. Ja. Ah, wir haben das letzte Mal. Wir haben letztes Mal ein paar Namen diskutiert und Matthew Vaughn und Chris Nolan und Cameron, wobei ich total Hafenkäse sind, ist heute Anfangsüberlegung. Ja, also der Typ von 500 Days of Summer. Er hat für 3 Spider-Man-Filme unterschrieben. Ja, hat er vorher schon etwas gemacht? Nein, Musikvideos. Ich glaube von Green Day, die letzten paar Musikvideos. Gut, er wird er wahrscheinlich überzeugt haben. Ja, ob der Mann Action inszenieren kann oder... Ja gut, 80 Millionen, gibt es so viel Action. Ja. Eben Sherlock Holmes, das ist genau das Problem gewesen. Das ist... Ja. Vielleicht wird dann einfach nicht mehr so einen teuren Schauspieler investiert, weil ich meine, Tobey Maguire hätte ja nachher fett abkassiert. Ja, gut. Oder auch Kirsten Dunst. Ich nehme an, die wären nicht arm geworden mit einem Spider-Man 4. Ja, also jedenfalls 80 Millionen Budget für Spider-Man. Hat es auch schon Titel? Also Spider-Man 4 geht überhaupt nicht. Wieso geht das nicht? Ja, es ist ja kein Film. Ah, es ist ja ein Reboot, nein. Das Reboot heisst einfach The Spider-Man, oder? Bis es bei Fantasy Nation gemacht haben. Ja. Ich wollte nur noch schnell einen Vergleich machen. Spider-Man 3 hat das Budget von 258 Millionen. Hat aber das dann auch 890 wieder eingenommen. Also. Ja, eben, darum verstand ich die ganze die Entscheidung eigentlich nicht. Wieso? Wieso ist das abgeschoben worden ist? Ja, du, die Zukunft wird zeigen, ob es etwas bringt. Wir können wieder nur abwarten, oder? Etwas anderes bleibt es nicht übrig. Ja, in dem Fall, Chris, hast du noch irgendetwas auf dem Herzen? Wir sind extrem kürzer als letzte Woche. Das ist wahnsinnig, wirklich wahnsinnig. Wir sind momentan sogar unter 40 Minuten. Ja. Was ist denn los? Ich weiss nicht, wie oft das noch wird vorkommen in Zukunft. Wir sind wahrscheinlich am Bierkalt liegen. Ja, und der Stunde, also wir haben eins am Morgen jetzt. Wir haben gerade heute noch ein paar Filme geschaut. War der Meinhof-Komplex, genau. Das war der letzte gewesen. Hast du den eigentlich gefunden? Da fehlt mir noch deine Meinung dazu. Ich glaube, wir hätten nachher eine Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, wir hätten nicht den Gamer nachher müssen schauen, vor dem nach dem Baden Meinhof-Komplex, nicht umgekehrt. Nein, also den Baden Meinhof-Komplex habe ich okay gefunden. Ja, am Schluss zieht er seit Länge. Ich schwank momentan, ich weiß noch nicht, ob ich die 4,5 Sterne soll abrunden oder ja. Ist spannend. Ja, es ist sicher und viel Action eigentlich für einen deutschen Film. Es ist ein Actionfilm eigentlich. Es ist eigentlich fast ein Actionfilm, ja. Und was mir uns auffällt ist, der Film ist ab 12 freigegeben. Man sieht abtrennte Gliedmassen nach Bombenattentat, diverse Einschüsse und so weiter. Und es wird eigentlich auch fast ein bisschen verherrlichend, kann man eigentlich so sagen. Ja. Auch noch, also ist das so mit Deutschland Kohle machen, oder ist das da, wenn das jetzt geschichtlich mit der Vergangenheit aufarbeiten, ja, sind sie nicht so streng. Ich würde das auch meinen. Auch der Untergang ist ja kein Film für den Kindergarten gewesen, und der ist ja ab 12. Ich denke, als 12-Jähriger interessiert einem so etwas ja eigentlich auch gar nicht. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber ja, du, wenn du Leute willst, die Kinder bringen, dann bringst du halt eine tiefe Freigabe rein. Das wissen sie auch in Hollywood, die mir das PG-13 wollen erreichen. Ja, Bottom Line of Complex ist, ja, ich würde nicht sagen, gerade Unterhaltung würde ich dem nicht sagen. Es ist einfach eine interessante Geschichtslektion. Er hat mich ein bisschen an Munich erinnert. Ja, das schon. Einfach nie in dieser Klasse natürlich. Also. Das ist natürlich klar, da hat Spielberg natürlich Vorsprung gegen einen Uli Edel. Uli Edel. Aber trotzdem nehme ich an, der Uli Edel hat Chancen in Hollywood. Ich meine, wenn es der Hirschspiegel, also ist recht stylisch inszeniert eigentlich. Ah, jetzt hat der Job schon nicht verfehlt. Also. Muss man lassen. Vorher haben wir noch Ghost World geschaut. Das ist etwas, was ich Chris schon länger wollte aufbrummen. Und jetzt erfolgreich gemacht. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist das einer deiner Lieblingsfilme? Wieso? Ist das die Art, wo du... Das ist so deine Art Film, habe ich das Gefühl. Also, ja. So ein bisschen nerdig, so ein bisschen Aussenseiter und so. Das ist so ein bisschen deine Art Film. Willst du mir sagen, ich sei ein Nerd? Nein, würde ich nie sagen. Jeder, was nicht da übers Internet. das Marco ist kein Nerd. Das ist eine Comic-Verfilmung von einem Underground-Comic mit der Thora Birch und der Scarlett Johansson als zwei Teenager. Ist man dort noch? Ja, Teenager, die Highschool abschließen. Mhm. Und jetzt wie weiter, oder? Genau. Auch dabei Steve Buscemi als Plattensammler. Den finde ich genial. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde ihn genial. Und der Film? 5 Sterne. 5 Sterne. Hat mich überzogen. Hat mich wirklich überzogen. Danke, dass du mir aufgebrummt hast. Das ist in Ordnung. Du darfst mir weiterhin noch so Filme aufbrummen, wenn du noch irgendetwas rumliegen hast. Ja. Garnes & Rushmore habe ich schon gesehen. Also, ja. Ja. Ja, das sind auch alles... All die drei sind 6 Sterne bei mir eigentlich. Ja, jetzt... Was hat bei dir jetzt der Ghost World noch abgezogen? Die Länge. Er geht ja fast 2 Stunden und zwischen ihnen passiert ja wirklich eigentlich nichts. Sind wir mal ehrlich, oder? Nein. Es passiert die ganze Zeit etwas. Es passiert etwas mit den Figuren. Ja, aber ich würde sagen, 1,5 Stunden hat er da gelangt. Apropos, Sherlock Holmes, 128 Minuten. Mir ist er ewig vorgekommen. Um nochmal auf den Sherlock zurückzukommen, um das auch abschließen jetzt, der Podcast. Zu lang. Den findest du zu lang? Eindeutig. Mindestens eine Viertelstunde. Habe ich es nicht so schlimm gefunden. Gut, dann sind wir uns wieder mal... Nicht einig. Aber das ist ein schöner. Ja, dann hoffen wir, dass es in 2 Wochen vielleicht wieder ein bisschen mehr News gibt. Ist ja jetzt nicht so. War nicht so viel los. Ich schaue gerade noch schnell, was wir werden reviewen. In nächster Zeit. Jetzt red doch du noch etwas, bis es da alles ladet und tut. Armientli sind schon da. Armientli. Oh, a single man. Also, wir haben da Up in the Air, auf jeden Fall. Und The Wolfman, würde ich sagen. The Wolfman würde ich auch sagen. Dann haben wir wieder ein bisschen etwas Ruhiges und wieder etwas, wo ich schon jetzt schon vorgehört habe. Wolfman. Das ist für mich. Also, das Original habe ich sehr gerne, der schwarz-weiße, uralte. Und den Benicio habe ich auch sehr gerne. Aber ich habe das Gefühl, ich werde enttäuscht werden. Der Regie hat den Joe Johnson gefilmt. Genau. Der hat ja Jurassic Park 3 verbrochen. Und der Jumanji. Ja. Was auch noch startet, ist Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Oh, so schön. Yeah. Harry Potter für Army, Chris Columbus. Probiert's nochmal. Vielleicht gehe ich das noch schauen. Ja, vielleicht. Ich muss kein Baby sein. Peterson und Findus 4. Lassen wir mal aus. Ich hoffe, da ist uns niemand böse. Valentine's Day, genau. Falls wir noch... Ja, in 2 Wochen ist Valentinstag. Machen wir ein Special. Könnten wir mal zusammenstellen, wir haben ja jetzt, hier ist der Podcast zu kurz, keine Top-Listen. Mhm. Wir könnten mal unsere Lieblings-Romcoms besprechen nächstes Mal. Das ist eine gute Idee. Ist das eine gute Idee? Weiter auch nächstes Mal, wo ich will sagen, müssen wir uns antun, ist Troy Director's Cut, genau. Da gibt es ja erhebliche Differenzen. Und ja, in dem Fall merci fürs Zuhören und wer weiß, vielleicht hätte ja jemand zugelassen. Das würde man natürlich schwer hoffen. Und sonst viel Vergnügen im Kino und bis nächstes Mal. Und tschüss.